schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute beschäftigt uns einmal mehr das leidige Thema des Islamismus und seiner Ideologie und vor allem seinen physischen Auswirkungen. Aufstand der anständigen Märtyrer. Dazu haben wir drei Beiträge im Programm. Zunächst ein Artikel von Hans von der Hagen mit dem Titel Was hinter den bekannten Bildern steckt. Anatomie eines Attentats. Ein Report eines Sanitäters. Danach noch ein kurzer Beitrag von Greg Meyer. Ein israelischer Pathologe und seine schreckliche Arbeit nach jedem Bombenanschlag. Und schließlich noch ein längerer Beitrag von Gerhard Scheidt. Er zeichnet nach, wie protofaschistische Ideologie aus vermeintlich linken Köpfen und honorigen Akademikern quillt. Psychologie des Opfers, Philosophie der Macht. Zur intellektuellen Einstimmung auf das Selbstmordattentat bei C.G. Jung, Jacques Lacan und Michel Foucault. Wir sind entschlossen, jeden umzubringen, der gegen den Islam ist. Ich hoffe, dass die Zeit kommen wird, dass ich mit Gottes Hilfe ein Märtyrer werde. Ich möchte mein Leben in Gottes Hände geben. Bedauerlicherweise war es bisher Allahs Wunsch, dass ich noch kein Schahid geworden bin. Aber ich werde es wieder versuchen. Ein zweites und auch ein drittes Mal. Ich werde nicht aufgeben, bis ich den Märtyrertod sterbe. Natürlich geht das nur mit Gottes Hilfe. Der Schrecken von Selbstmordanschlägen ist von eigener Art. Sie treffen wahllos jeden und sicher geglaubte Orte. Viele verlieren dabei ihr Leben, und sei es nur, weil sie so entstellt sind, dass sie sich nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Wir sind hier, um über den Dschihad zu lernen. Und wenn Gott es will, werden wir in den Dschihad ziehen mit allem, was uns zur Verfügung steht, sei es mit Worten oder mit dem Schwert. Die Bilder sind bekannt. Leute rennen umher, Helfer versuchen, die Verletzten zu versorgen. Das Chaos scheint perfekt. Und doch, der Eindruck täuscht. Gerade in Ländern wie Israel, die besonders häufig von Suizidattentaten betroffen sind, hat sich eine ganze Maschinerie herausgebildet, die nur eines erreichen will: rasch wieder normales Leben ermöglichen. Einer, der dazugehört und diese Maschinerie beschreiben kann, ist Tamir Sinai, 35 Jahre alt, Sanitäter, in Deutschland aufgewachsen, ausgewandert nach Israel und zurzeit wieder in München als Gastwissenschaftler. Der Jerusalemer Markt, beliebtester Einkaufstreffpunkt der Stadt, kurz vor 10 Uhr morgens. Dann also, wenn viele die Besorgungen für das gegen Freitagnachmittag beginnende Wochenende machen. Für Tamir Sinai war es das erste Mal, dass er als Sanitäter ein solches Ereignis miterlebte. Wir saßen da etwa 10 Uhr, als der Spruch über Lautsprecher kam. Alle Ambulanzen raus, alle Ambulanzen raus. Ich sprang auf, lief zur Ambulanz herüber, habe aber nicht gewusst, was los ist. Das Mädchen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sie war Zivildienstleistende, fluchte den ganzen Weg. Da habe ich gefragt, was ist? Sie meinte, ein Anschlag. Sie hatte anscheinend schon mehrere miterlebt. Der Fahrer ist sofort losgefahren wie ein Besessener. Ich weiß noch, wir sind über eine Verkehrsinsel gefahren, quer, gesprungen. Es ging viel schneller als sonst. Wir saßen hinten und wurden durchgeschüttelt, haben uns die Taschen vollgestopft mit Verbandsmaterial, die kugelsicheren Westen angezogen und alles vorbereitet. Zum Schluss die Gummihandschuhe. Sie sagte sofort, zieh dir zwei übereinander an. Man arbeitet so viel, dass die sofort zerreißen. Ist der erste Verwundete versorgt, fleddert auch der erste Handschuh schon weg. Warum ist das Märtyrertum so wichtig? Weil die Menschen so ins Paradies kommen können. Worin besteht der Wert der Shuhada, des Märtyrertodes? Der Märtyrertod ist für Gott wichtig, weil die Menschen so ins Paradies kommen können. Es ist außerdem eine Geste des guten Willens, die Leben in die Gemeinschaft bringt. Was lernen wir von Imam Hussein? Von Imam Hussein lernen wir über das Märtyrertum, den Dschihad, über Gott und sofort da. Das Attentat hatte sich am Markt ereignet. Die Ambulanzstation liegt sehr dicht, vielleicht nur eine Minute Fahrzeit entfernt. Das Erste, was ich bemerkte, es war alles schwarz-weiß. Ob es die Wahrnehmung war oder der Pulverdampf, ich weiß es nicht. Ein Augenzeuge, zitiert in israelischen Medien, nahm den Moment des Anschlags so wahr. Ich befand mich gerade an einem der Marktstände und plötzlich gab es eine enorme Explosion. Dann war überall dieser absonderliche schwarze Rauch in der Luft. Für eine Minute war alles unheimlich still. Die Leute standen unter Schock. Doch nach und nach begannen sie zu schreien. Die Ambulanzen trafen innerhalb kürzester Zeit ein. Soweit der Augenzeuge. Auf einen solchen Anschlag ist man immer vorbereitet und nie. Irgendwie glaubt man es zu kennen, es ist ständig im Fernsehen zu sehen, doch plötzlich steckt man da selbst mittendrin. Es stinkt nach verbranntem Fleisch und das Erste, was man sieht, sind die Leute, die auf einen zurennen oder besser, die wegrennen von dort. Die Polizei, die auch sofort da ist, will zunächst, dass alle den Ort verlassen. Auch wir, die Sanitäter, dürfen nicht sofort anfangen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass oftmals die Anschläge nicht einzeln kommen, sondern dass irgendwo eine Bombe gezündet wird, alle in eine Richtung fliehen und dann noch weitere Bomben explodieren. Die Polizei sichert das Gelände ab und erst die Bombenentschärfer geben das Gebiet frei. In deutschen Zeitungen heißt es, der Nahostfriedensprozess hat durch ein Attentat in Jerusalem einen schweren Rückschlag erlitten. Bei der Explosion einer Autobombe auf dem Mechane Yehuda Markt kamen die beiden Attentäter ums Leben, 25 Passanten wurden verletzt. Der Wagen, der durch die Explosion völlig zerstört wurde, war an der Jaffa-Straße geparkt, einem der Hauptzugänge zum Markt. Mein Name ist Abdallah Khalil Jabbar. Ich habe mich für den Märtyrertod entschieden. Ich bin der lebende Shahid Mohammed bin Abd Ali. Ich bin der lebende Shahid Imad ibn Atuya. Ich bin ein Krieger im Namen Gottes, der lebende Shahid Mohammed Rivi Badawi. Ich bin ein Krieger im Namen Gottes, der lebende Shahid Mohammed Abed Rabo Mohammed Imad. Wir sind die Anhängerinnen von Wafa Idris, der ersten weiblichen Märtyrerin. Der Sanitäter Tamir Sinai. Die ersten, die kamen, waren blutüberströmt. Ich habe einen versorgt mit klaffender Kopfwunde. Bei Schädelverletzungen verliert man immer sehr viel Blut. Es ist ein halber Liter, den man in der Kopfhaut hat. Den Verletzten habe ich mit großen Verbandspäckchen verarztet und ihn dann weitergereicht an eine Ambulanz, die weiter hinter uns stand. Als Sanitäter hat man das Glück, dass man seine Gedanken nicht auf das Ereignis an sich, sondern auf die Arbeit konzentrieren muss. Die beiden Attentäter waren Palästinenser. Einer von ihnen wurde in dem Tatauto gefunden, der zweite wenige Meter von dem Fahrzeug entfernt. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollten die Attentäter ursprünglich zwei mit Sprengstoff gefüllte Koffer auf dem völlig überlaufenden Marktplatz abstellen. Doch dann ist im Wagen vermutlich ein Feuer ausgebrochen, das zu einer vorzeitigen Explosion geführt hat. Die Untergrundorganisation Dschihad bekannte sich zu dem Anschlag. Einer der beiden Attentäter wurde vom Dschihad als Suleiman Tahine aus einem Dorf bei der Autonomiestadt Jenin identifiziert. Der Aktivist habe während der ersten Intifada durch ein israelisches Geschoss ein Bein verloren und 3 Jahre in israelischer Haft verbracht. Bei dem anderen Täter handelte es sich um Yusuf Zuhayir aus Ost-Jerusalem. Beide Männer sollen sich in israelischer Haft kennengelernt haben. Andere Quellen berichten, dass beide verschwägert seien. Bekenneranrufe gingen allerdings auch vom Izzadin El-Qassam ein, dem bewaffneten Arm der Hamas. Als Sanitäter verhält man sich in einem solchen Fall genau wie in der Armee. Die Schemata sind die gleichen wie im Krieg, denn schnell ist man für 15 Verletzte oder mehr zuständig. Zunächst gehe ich zu dem, der bewusstlos ist, kontrolliere die Atmung, lege ihn in eine stabile Seitenlage und gehe erst dann zu denen, die bei Bewusstsein sind. Wenn ich mehrere Verletzte habe, muss ich diese Entscheidung treffen. Denn ein Bewusstloser ist scheinbar so schwer verletzt, dass er eben das Bewusstsein schon verloren hat. Oder er ist tot, aber den Tod kann und darf ich nicht feststellen. Ich komme natürlich immer wieder zu den Bewusstlosen zurück, muss aber gleichzeitig dafür sorgen, dass andere nicht bewusstlos werden. Ein Anschlag hat seine eigene Choreografie. Anders etwa als bei einem Verkehrsunfall kommen hier wenige Helfer auf viele Verletzte. Es muss alles sehr schnell gehen. In Israel wird nach amerikanischen Versorgungsgrundsätzen vorgegangen. Scoop and Run heißt das, wenn Verletzte vor Ort nur stabilisiert und dann möglichst rasch in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Das funktioniert vor allem dann, wenn die Hospitäler nicht weit vom Unglücksort entfernt sind. Ansonsten gilt Stay and Play. Der Verletzte wird bereits vor Ort intensivmedizinisch betreut. Was immer auffällt, die Leute sind nackt. Die Explosionen sprengen und brennen die Kleidung weg. Und der Boden ist übersät mit unsagbaren Dingen. Kleidungsstücke, Körperteile, Blut, Melonen, Tomaten, ein riesiges Durcheinander. Wenn jemand ein Körperteil verloren hat, ist alles sehr schwierig. Man kann nicht erkennen, zu wem was gehört. Und alles ist unglaublich schmutzig. Es hat Selbstmordattentäter gegeben, die hatten Hepatitis B, Gelbsucht, und die wurden extra dafür ausgewählt. Deren Blut verteilt sich dann überall. Oder es hat Autobomben gegeben, die zusätzlich mit Pflanzenschutzmitteln verseucht wurden. Ihr müsst immer beten, dadurch werden eure Sünden vergeben. Täter sind keineswegs nur diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, die schlecht gebildet oder arm sind. Vielmehr legt eine US-tschechische Studie aus dem Jahr 2002 nahe, dass sie eher aus wohlhabenderen Familien kommen. Die These, dass Terror letztlich wirtschaftliche Ursachen hat, Besitz ihn also beseitigen könnte, scheint somit kaum haltbar zu sein. Die Bereitschaft zum Terror habe hingegen mehr mit Erziehung zu tun, sagt die Studie. Im Übrigen sind Selbstmordattentate kein typisch israelisches Problem. In den letzten Jahren gab es sie in zahlreichen Ländern, nur nicht so häufig. Helfer sind eingespielt. Die Leitung vor Ort arrangiert die Ambulanzen so, dass fast wie am Taxistand jede Ambulanz belegt werden kann. Nachrücken, füllen, fahren und organisieren, wer in welches Hospital kommt. Am Ort des Geschehens treffen weitere Helfer ein. Viele orthodoxe Juden etwa haben eine Sanitäterweste im Wagen. Sie erfahren über Funksignal von den größeren Ereignissen und beteiligen sich ebenfalls an den Arbeiten. Sie sind es, die nach solchen Anschlägen umherliegende Körperteile und mit Sägespänen auch das Blut einsammeln. Überall, selbst auf den Bäumen und Dächern. Nach jüdischem Glauben ist das Leben heilig. Darum werden auch alle menschlichen Überreste begraben. Später kommen Arbeiter der Stadtverwaltung. Es wird sauber gemacht. So schnell wie möglich soll wieder normales Leben ablaufen. Ist der letzte Verletzte im Krankenhaus, ist der Einsatz für die Sanitäter noch nicht abgeschlossen. Zurück auf der Station gibt es ein Debriefing, eine Nachbesprechung für alle Beteiligten. Da kommen dann selbst die Telefonistinnen hinzu und die Freiwilligen, die über BIPA von dem Ereignis erfahren haben. Dann wird analysiert. Wann kam die erste Meldung? Wann trafen die Hilfskräfte ein? Woran lag es, dass die einen ihren BIPA später als die anderen bekamen? Wer war als erster da? Was hat er gemacht? Was hat die Polizei gemacht? Hatten die Helfer sofort Kontakt mit dem Verantwortlichen? Tamir Sinai. Hass habe ich nicht verspürt. Hass bringt auch nichts. Unverständnis aber schon. Und Wut. Auch Wut über Europa. Nicht zuletzt über das Aufrechnen. 2700 Opfer in den letzten 2 Jahren. Nur 700 davon Israelis und 2000 Palästinenser. Mir steht dann vor Augen, dass diese 700 so gestorben sind, wie ich es gesehen habe. Sie zerfetzt wurden, weil sie zum Markt gingen. Verbrannt, weil sie im Bus saßen. Wut gegen Menschenverachtung. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sehen könnte, dass auch das palästinensische Volk Opfer ist. Opfer ihrer arabischen Brüder, Opfer von uns und ihrer eigenen Führung. Klar, in dem Moment, wo du hinterher noch mit den Leuten zusammensitzt, besudelt mit Dreck, mit Blut, mit stinkendem Hirn, du kriegst lange das Rot nicht mehr aus den Fingern raus oder findest nach Tagen unter dem Urarmband verkrustetes Blut. Klar, dass man dann nicht so cool ist. Dann flucht und schimpft man auf diese Schweine und die Gesellschaft, die es zulässt, ohne es zu sanktionieren. Was aber nicht bedeutet, dass ich keinen Frieden will. Mehr als die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung, 53%, steht Terroraktionen gegen israelische Zivilisten innerhalb Israels positiv gegenüber. So besagt es eine Umfrage des Palestinian Center for Policy and Survey Research, PSR, die gemeinsam mit dem Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace der Hebräischen Universität Jerusalem im November 2002 präsentiert wurde. Männer haben mehr Rechte als Frauen. Frauen haben Pflichten gegenüber den Männern und gegenüber Gott. Was heißt das? Ich nenne euch einige der Pflichten, die Frauen gegenüber den Männern haben. Sie muss das Essen vorbereiten, sie muss sich um seine Kleidung kümmern und darf ihn niemals unglücklich machen. Die Zukunft des Islam hängt entscheidend davon ab, wie wir uns als Frauen im Islam benehmen. Jede von uns wird 8, 10, 12 Kinder großziehen. Und was wir ihnen beibringen, wird unsere Zukunft, die Zukunft unserer Nation gestalten. Die Nation, das Land und die Religion werden durch die Mutter gestaltet. Der Islam schränkt Frauen nicht ein in Bezug auf ihre Arbeit. Frauen können Flugzeuge fliegen, wenn sie es wollen, aber sie müssen den Schleier tragen. Der Islam hindert Frauen nicht daran, Geschäfte zu machen. Frauen können sogar zum Mond fliegen, wenn sie einen Schleier tragen. Jeder Mensch, jedes Kind wird als Muslim geboren. Es macht auch keinen Unterschied, wo. Solange, bis die Kinder von ihren Eltern zu Ungläubigen gemacht werden. Aber Gott hat auch gesagt, dass er nicht jeden zum Muslim machen kann. Sonst wäre ja niemand mehr übrig, der in die Hölle kommen könnte. Palästinenser, der sich in einem Bus in Jerusalem in die Luft sprengte, trug nur eine relativ kleine Bombe bei sich und dennoch riss sie einige Körper derartig vollständig in Stücke, dass es eine Zeit lang nicht klar war, wie viele Menschen getötet worden waren. Die Polizei sprach von 7 Toten und dem Attentäter, aber als Pathologe Dr. Yehuda Hiss und sein Team an den Überresten genetische Profile erstellt hatten, entdeckten sie, dass es sich um 8 Opfer handeln müsse. Die Person muss neben dem Attentäter gesessen haben, sagte Dr. Hiss, seit 16 Jahren Israels Chefpathologe, in seinem sachlichen Ton. Wir hätten ihn ohne die DNA-Tests nicht identifizieren können. Israel hat in den vergangenen 3 Jahren über 100 Selbstmordbombenanschläge miterleben müssen, denen etwa die Hälfte der 900 Israelis zum Opfer gefallen sind, die bei den Gewalttaten ums Leben gekommen sind. Das Land hat ein weitreichendes Hilfsnetzwerk entwickelt, in dem Dr. Hiss eine einzigartige Rolle spielt. Alle Toten werden hierher in das Nationale Zentrum für Forensische Medizin gebracht. Er hat nur die Folgen eines einzigen Bombenanschlages nicht persönlich miterlebt, als er in den USA war, und er hatte bei allen anderen Anschlägen eng mit den entstellten Opfern und den zerstörten Familien zu tun. Nach der Identifizierung wird die Aufgabe für Dr. Hiss noch härter. Er muss die Verwandten benachrichtigen, die in ihrer Trauer zornig und irrational sein können. Bei Bombenanschlägen ist es notwendig, weil jemand um 8 Uhr morgens das Haus verlässt und eine halbe Stunde später getötet wird, sagt er. Die Angehörigen wollen wissen, ob ihr Verwandter gelitten hat. Sie wollen genau wissen, wie er oder sie gestorben ist. Es überrascht mich immer wieder, dass sie so viele detaillierte Fragen stellen. Die Familien warten manchmal die ganze Nacht über in dem Zentrum, das nicht für Menschengruppen von 200 und mehr erbaut wurde, die sich nach Bombenanschlägen hier einfinden. Die Verwandten ließen sich früher einfach auf dem Grundstück nieder. Heute existiert ein Zentrum für Familien neben dem Leichenschauhaus und macht es den Menschen etwas leichter, auch wenn es die traumatische Erfahrung nicht lindern kann. Der schrecklichste Augenblick kommt, wenn die Familien darum bitten, das Opfer sehen zu dürfen. Ich sage ihnen, dass es besser ist, sich an den Menschen zu erinnern, als er noch lebte, sagt Dr. Hiss. Etwa ein Viertel der Familien besteht darauf. Ich erkläre ihnen, dass dies nur ein Teil des Körpers ist. Dennoch umarmen sie einen Fuß, als ob der ganze Körper vor ihnen liegen würde. Zuerst hat er für gewöhnlich solche Bitten abgelehnt, aber Psychologen haben empfohlen, dies zu gestatten. Die Familien wollen den Körper ein letztes Mal berühren, um sich auf die Trennung vorzubereiten. Wenn sie diesen Körper nicht sehen können, ist es wie ein künstlicher Tod. Sie haben ein Recht, danach zu fragen, sagt er. Nach dem betreffenden Anschlag in Jerusalem mussten seine Mitarbeiter Überstunden leisten, um die Toten zu identifizieren. Das biblische Gebot verlangt, dass die Arbeit schnell und gründlich verrichtet wird. Das jüdische Gesetz schreibt vor, dass der ganze Körper bestattet werden muss, möglichst noch am Tag des Todes. Aber es kann Tage oder sogar Wochen dauern, bis all die kleinen Überreste identifiziert worden sind. In einigen Fällen wird ein unangenehmer Kompromiss geschlossen. Die größeren Körperteile werden schnell begraben und die kleineren Teile später, wenn mit DNA-Tests die Identität geklärt worden ist. Ganz anders als forensische Pathologen, die isoliert arbeiten, scheint Dr. Hiss, 57, mitten im Zentrum der Dramen des Nahen Ostens zu stehen. Betrachten wir uns nur einen Tag, den 29. Januar 2004. Für Dr. Hiss begann dieser Tag auf einem Flughafenhangar in Köln, Deutschland, wo er Mitglied der israelischen Delegation war, die am Gefangenenaustausch mit der Hisbollah beteiligt war und der Heimholung der Überreste von drei israelischen Soldaten, die vor 3 Jahren getötet worden waren. Das Team stellte 3 Zelte in dem Hangar auf. Und als sie unter den Flügeln von Flugzeugen arbeiteten, hatten sie nur 2 Stunden Zeit, eine positive Identifizierung durchzuführen, indem sie Röntgenaufnahmen, Fingerabdrücke und Zahnabdrücke benutzten. Zeitgleich zu Beginn dieses Prozesses verübte ein palästinensischer Selbstmordattentäter einen Anschlag in Jerusalem, bei dem 11 Menschen getötet wurden. In Deutschland bestätigte Dr. Hiss, dass die Überreste zu den 3 israelischen Soldaten gehörten, was wiederum den Gefangenenaustausch in die Wege leitete. Das israelische Flugzeug kehrte um 7 Uhr abends nach Hause zurück und innerhalb von 30 Minuten war Dr. Hiss wieder im forensischen Institut, wo er Bombenopfer identifizierte. In diesem Durcheinander kommen auch Fehler vor. An diesem tumultartigen Tag fand auch die Rückgabe von 60 toten Libanesen statt, von denen die meisten bei Kämpfen in Israel vor Jahren ums Leben gekommen waren. Aber in einem Fall übergab Israel die falsche Leiche und die Familie beschwerte sich. Das forensische Zentrum hat die fragliche Leiche identifiziert. Wir haben die falsche Leiche übergeben und das ist eine Riesenkatastrophe, gab Dr. Hiss unumwunden zu. Nach Bombenanschlägen werden die Dutzenden von Verwundeten in örtliche Krankenhäuser eingeliefert und hier beginnen die Familien nach ihren Verwandten zu suchen. Wenn sie unter den Verwundeten nicht gefunden werden, dann müssen sich die Familien zum Forensischen Institut hier in Jaffa aufmachen, im Süden von Tel Aviv. Weil Israel so klein ist, genügte bisher immer ein einziges derartiges Institut und jeder, der unerwartet oder unter mysteriösen Umständen stirbt, wird hier untersucht. Nur wenige Israelis kennen das Institut unter seinem normalen Namen. Die meisten nennen es Abu Kabir, ein Hinweis auf die reiche Familie, die auf diesem Grundstück bis zum Ausbruch des Krieges im Nahen Osten 1948 lebte, dem Gründungsjahr von Israel. Auf palästinensischer Seite, wo in den vergangenen 3 Jahren über 2600 Menschen umgekommen sind, werden die Toten in Leichenschauhäuser oder örtliche Krankenhäuser eingeliefert und es gibt dort kein zentrales forensisches Institut. Hier wird keine traditionelle, einfache forensische Medizin betrieben, beschreibt Dr. Yoram Blachar, Vorsitzender der israelischen medizinischen Vereinigung, das israelische Zentrum. Die Selbstmordanschläge sind sehr gefühlsbetont und nervenaufreibend. Die Familien zeigen extreme Reaktionen und müssen so sensibel wie nur möglich behandelt werden. Das Institut spielt eine wichtige Rolle nach jedem Terroranschlag, sagt er. Während das forensische Zentrum für seine Arbeit nach Bombenanschlägen gelobt wird, war Dr. Hiss an kontroversen Auseinandersetzungen in anderen Bereichen involviert, einschließlich Anschuldigungen, dass das Institut ohne Erlaubnis der Familien Organe aus Leichen entnommen habe. Dieses Thema ist besonders sensibel, weil es im Judentum vor allem darum geht, Leichen vollständig zu bestatten. Untersuchungen der Regierungen haben zu keinen Anklagen gegen Dr. Hiss geführt. Aber im Dezember empfahl der Oberstaatsanwalt von Israel Disziplinarmaßnahmen. Dieses Thema ist nicht abgeschlossen und bisher wurden keine Sanktionen veranlasst. Dr. Hiss wurde in Polen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und kam im Alter von 10 Jahren nach Israel. Seine medizinische Ausbildung führte ihn nach Italien, Österreich, Großbritannien und bis in die Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Bürowände sind fast ganz nackt, außer einem Stück schwarzen Holzes, das 24 Arten von Kugeln zeigt. Das wichtigste Buch auf dem Tisch lautet »Schusswunden«. In Reichweite steht ein Kunststoffbehälter mit Kugellagern, die ein Bombenmacher in eine Bombe packte, um diese noch tödlicher zu machen. Auch angesichts dieses nicht nachlassenden Stromes von Toten, sagt Dr. Hiss, dass ihm das nichts ausmache. Sobald ich das Gebäude verlasse, denke ich nicht mehr daran, sagt er. Ich habe viel zu tun und ich unterhalte mich nie mit meiner Familie über meine Arbeit. Ich wurde oft gefragt, ob ich psychologische Betreuung benötige, aber ich brauche diese wirklich nicht. In der Vergangenheit wurden Osamas nach Osama, dem Gefährten des Propheten, benannt. Aber heute benennen wir die Kinder nach Osama, dem Krieger aus Afghanistan. Und das ist der Grund, warum es heute so viele Osamas gibt. Jeder hat es auf den Lippen. Osama, Osama, Osama. Dieser Junge wird wie Osama bin Laden der Kämpfer sein. Und das ist auch der Grund, weshalb wir ihn Osama genannt haben. Für uns ist Osama ein mutiger Krieger, ein wahrer Muslim, der den Islam liebt. Osama bin Laden ist für uns der wahre Gläubige im Islam. Osama ist 4 Jahre alt. Er ist mein jüngster Sohn und ich liebe ihn sehr. Ich habe ihn Osama genannt, weil ich möchte, dass er ein echter Krieger wird. Osama, Küsschen. Ich wünsche mir für ihn nichts sehnlicher, als dass er ein Schahid wird. Das würde mich glücklich machen. Wo der Staat scheitert, treten die Selbstmordattentäter in Aktion. Sie realisieren, jeder für sich, eingebunden in repressive Gruppen, aber relativ unabhängig von den wirklich existierenden Staaten, was einmal die deutsche Volksgemeinschaft mit dem eigenen Staat vollkommen verwachsen umzusetzen wusste. Vernichtung als Antwort auf die Krise. Ist es Vernichtung um jeden Preis, so ist sie zwangsläufig auf einen einzigen Punkt ausgerichtet, der in der unabsehbaren Zersplitterung allein noch Einheit verspricht. Immer dasselbe, aber immer neu erfunden. Die Juden und ihr Staat als der kleine Teufel, deren Schutzmacht USA als der große Teufel. Demgegenüber dieselbe Bereitschaft zum Opfer, Heidegger, aber anders verteilt. In Deutschland und Europa Diplomatie und Massenkundgebungen im Dienste des Friedens, intellektuelle Verklärung der angeblichen Verzweiflungstäter als Widerstandskämpfer und reguläre Souveränität postfaschistisch stabilisiert. Im Nahen und Mittleren Osten Selbstmordattentat, Märtyrerkult und deregulierte Gewalt. Hier das Heideggersche Sein zum Tode für die geistigen Voyeure des Suicide-Bombing, postmodernes Denken, dem systematisch jeder Begriff des Politischen ausgetrieben ist, um intuitiv eine neue europäische an die alte deutsche Ideologie zu knüpfen. Dort das Sein zum Tode für die verelendeten Massen. Islamismus als Einstimmung und Zurichtung aufs praktische Opfer für eine politische Einheit, die sich immer offener als vermittlungslose Tyrannei der Rackets durchsetzt. Das gehört zu den Vorteilen, die der Nationalsozialismus jedem einbringt, der nicht mit ihm bricht. Die Intellektuellen in Deutschland und Europa gehen auf Distanz zu dem, was sie die Macht nennen, aber aus dieser Distanz schöpfen sie ihre ganze Sympathie für die Massenmörder aus dem Nahen und Mittleren Osten. Anders gesagt, sie haben keinen wirklichen Begriff von Macht mehr, um sich desto besinnungsloser dem Kampf gegen die globale Macht der USA widmen zu können. Die geheime Botschaft, die Jean Baudrillard an den Attentaten auf das World Trade Center so sehr fasziniert, ist ganz einfach der Selbstmord, der unmögliche Tausch des Todes, die Herausforderung an das System durch die symbolische Gabe des Todes. Das System herausfordern durch eine Gabe, der es nicht gerecht werden kann, außer durch den eigenen Tod und seinen eigenen Zusammenbruch. Und es gibt für all das sicherlich einen tieferen Grund. Unerträglich ist weniger das Unglück, das Leid oder die Armut, als vielmehr die Macht selbst und ihre Arroganz. Unerträglich und inakzeptabel ist das Auftreten dieser ganz neuen globalen Macht. Bei Khomeini heißt es etwas schlichter, aber dafür bildhafter. Der Baum des Islam kann nur wachsen, wenn er ständig mit dem Blut der Märtyrer getränkt wird. Noch bildhafter formuliert man in den Reihen der Hamas. Die Schwäche der Juden liege darin, dass sie das Leben mehr als irgendwelche anderen Leute lieben und sie es vorziehen, nicht zu sterben. Ihr wollt das Leben, wir wollen den Tod. Das ist ein Beispiel für das, was der Prophet Mohammed gesagt hat. Diese Anschläge sind wenig im Vergleich zu dem, was noch kommen kann, von dem, was ihr Terrorismus nennt. Jener Möglichkeit des intellektuellen Detachements, das zugleich Einfühlung in die Vernichtungsaktion ist, wirklich in allem das Gegenteil des sartreschen Engagements, jener Möglichkeit, die es den europäischen Sympathisanten des Massenmords so unendlich bequem macht, die ganz neue globale Macht der USA zu perhorrescieren und hinter der Forderung nach Frieden sich zu verschanzen, soll im Folgenden in der Ideologiegeschichte des Selbstopfers, der symbolischen Gabe des Todes, nachgegangen werden. Sie wird an drei bedeutenden Ideologen entwickelt. Baudrillards Eloge auf das Selbstmordattentat verwendet nicht zufällig ihre Begriffe. Bestimmend für alle drei ist, dass sie nicht aus Deutschland kommen und doch ohne dessen Meisterdenker kaum je so wirkungsmächtige Theorien hätten formulieren können. Ihr Verhältnis zur deutschen Ideologie liegt umso weniger klar zutage, als sie sich selbst zum einen auf Freud, zum anderen auf Marx, also die beiden wichtigsten Kontrahenten dieser Ideologie, beziehen. Der Einsatzpunkt der Kritik erscheint besonders abseitig, aber gerade darin kann er als maßgeblich betrachtet werden. Er liegt in der neutralen Schweiz, genauer in der berühmten Züricher Klinik Burghölzli, wo Jacques Lacan einmal C.G. Jung assistierte. Ihr Endpunkt hingegen wirkt fast vertraut. Es ist die späte Begegnung Michel Foucaults mit den ersten Selbstmordattentätern in Teheran. als Schweizer Bürger, der bei aller demokratischen Skepsis mit der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland sympathisierte, konnte C.G. Jung wie kein anderer eine Konstellation im Psychischen antizipieren, die heute den neuen Formen direkter Demokratie zum Durchbruch verhilft. Was auf den ersten Blick wie eine Distanzierung von der unmittelbaren Identifikation mit dem Staat erscheint, ist in Wahrheit deren Wiederholung in neuer Form, in der Form des vereinzelten Individuums. Aus der Freudschen Kritik des Ichs, die immer Selbstkritik ist und auf Bewusstwerdung hinwirkt, wird bei Jung die selbstbewusste Unterwerfung des Ich unter die Mächte des kollektiven Unbewussten. Es sei kaum abzusehen, wie man der Übermacht der Urbilder entrinnen könnte. Ich glaube auch gar nicht, dass man dieser Übermacht entrinnen kann. Man kann nur seine Einstellung dazu ändern und es damit verhindern, dass man naiv in einen Archetypus hineinfällt und dann auf Kosten seiner Menschlichkeit eine Rolle zu spielen gezwungen ist. Wenn ich mir die Macht über das Unbewusste anmaße, so ist das ein psychischer Diätfehler, eine unbekömmliche Einstellung, die man im Interesse der eigenen Wohlfahrt besser vermeidet. Unsere Verbeugung vor Gesetz und Staat ist ein empfehlenswertes Muster für unsere allgemeine Einstellung zum kollektiven Unbewussten. Der Psychologe geht vom Tatbestand aus, den Marx mit dem Begriff der Charaktermaske und Freud mit dem Diktum, das Ich sei nicht Herr im eigenen Hause, bezeichnete. Jung spricht von der Persona. Sie sei nur eine Maske der Kollektivpsyche, eine Maske, die Individualität vortäuscht, die andere und einen selber glauben macht, man sei individuell, während es doch nur eine gespielte Rolle ist, in der die Kollektivpsyche spricht. Diese Kollektivpsyche ist der wahrhaft psychologisierte Ausdruck von Staat und Kapital. Das wird deutlich, wenn Jung schreibt, dass es sich um eine dämonische Macht handle, die von dieser kollektiven Psyche ausgehe. Um Besessenheit, was das Verhältnis des Individuums als Persona zu dieser Macht betrifft. Und wie selbstverständlich greift er auf die Figur der Kundry aus Richard Wagners Parsifal zurück, um diesen Zusammenhang zu personifizieren. Eine Figur, die Wagner als weibliche Ausprägung des ewigen Juden geschaffen hat. Einige Jahre später unterschied Jung schließlich, animiert vom Sieg des Nationalsozialismus, zwischen arischer und jüdischer Psychologie. Was der arische Psychologe der kundrischen Besessenheit, also der Personifikation des Realabstrakten, entgegensetzt, ist sein Begriff von Individuation. Eine Art Bejahung der eigenen Ohnmacht, die an Heideggers späte Ontologie erinnert. Apologie des automatischen Subjekts, Verinnerlichung des Staats. Jung hat dafür das magische Wort Mana. Wenn daher das Ich seinen Anspruch auf einen Sieg fallen lässt, so hört auch automatisch die Besessenheit durch den Zauber auf. Es ist sicher, wenn das Ich keinen Anspruch auf Macht erhebt, dann entsteht auch keine Besessenheit. Das heißt, auch das Unbewusste hat seine Vormacht verloren. In diesem Zusammenhang muss also das Mana einem etwas zugefallen sein, das bewusst und unbewusst oder weder bewusst noch unbewusst ist. Dieses Etwas ist der gesuchte Mittelpunkt der Persönlichkeit, jenes unbeschreibliche Etwas zwischen den Gegensätzen oder das Vereinigende der Gegensätze oder das Resultat des Konfliktes oder die Leistung der energetischen Spannung. Jung sucht diesem Etwas nicht im Verhältnis von Seiendem und Sein, sondern in dem des Ich zum Selbst Ausdruck zu verschaffen. Nicht ich schaffe mich selbst, ich geschehe vielmehr mir selber. Das Selbst sei ein psychologischer Begriff, der eine uns unerkennbare Wesenheit ausdrücken soll, die wir als solche nicht erfassen können. So ist das Selbst auch das Ziel des Lebens, denn es ist der völligste Ausdruck der Schicksalskombination, die man Individuum nennt. Und nicht nur des einzelnen Menschen, sondern einer ganzen Gruppe, in der einer den anderen zum völligen Bilde ergänzt. Mit der Empfindung des Selbst als etwas Irrationalem, undefinierbar Seiendem, dem das Ich nicht entgegensteht und nicht unterworfen ist, sondern anhängt und um welches es gewissermaßen rotiert, wie die Erde um die Sonne, damit ist das Ziel der Individuation erreicht. Das individuierte Ich empfindet sich als Objekt eines unbekannten und übergeordneten Subjektes. Ich bin stolz. Ich wäre auch bereit, meine anderen Kinder in der gleichen Weise zu opfern. Was gibt es Besseres für einen Mann, als seinen Sohn für die Religion zu opfern? Darauf kann ein Mann wirklich stolz sein. Es geht schließlich um den Sieg unserer Religion. Mit Allahs Hilfe werden wir alle zu Shahids. Alle. Von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen. Ich bin stolz darauf, dass mein Bruder Ahmed Kassir der erste Selbstmordattentäter war. Er hat den Weg für eine ganze Generation neuer Märtyrer geebnet. Er hat viele andere Shahids angeleitet, ihm auf dem Weg zu Allah zu folgen. Der Inbegriff dieser Individuation ist das Selbstopfer, Das legte Jung in der 1940 entstandenen Schrift über Psychologie und Religion klar. Das sich opfern können beweist das sich haben. Mit dem Opfer wird das Ich zum Objekt des sittlichen Handelns, denn ich entscheide dann aus einer Instanz, die meiner Ichhaftigkeit übergeordnet ist. Ich beschließe gewissermaßen gegen mein Ich und hebe meinen Anspruch auf. Nicht mehr soll, wie noch bei Freud, wo es war, ich werden, sondern wo ich war, soll immer schon das Selbst gewesen sein. Das Über-Ich jedoch ist ein Ersatz für die Erfahrung des Selbst. Solange das Selbst unbewusst ist, entspricht es dem Über-Ich Freuds und bildet eine Quelle beständiger moralischer Konflikte. Im Opfer wird das Selbst bewusst, wird das Ich selbstbewusst. Wir möchten Allahs Willen erfüllen und für seine Gnade arbeiten. Jedes Opfer ist nach Jung mehr oder weniger Selbstopfer. Das Selbst ist der Opferer und ich bin die geopferte Gabe, das Menschenopfer. Da nun das Verhältnis des Ich zum Selbst demjenigen des Sohnes zum Vater entspricht, kann gesagt werden, dass das Selbst, indem es uns zum Selbstopfer zwingt, an sich selber den Opferakt vollzieht. Wir gewinnen aus dem Selbstopfer uns selbst, das Selbst, denn nur was wir geben, das haben wir. Alle Menschen wurden von Gott erschaffen, ob sie den Koran lesen oder nicht. Aber Gott liebt die Menschen, die den Koran lesen und den Islam akzeptieren. Und sicherlich ist Gott doch der Weiseste von allen. Gott ist Weisheit. Der Koran lehrt uns und gibt uns die innere Stärke, uns selbst zu opfern. Er zeigt uns, welchen Weg wir in dieser Welt gehen müssen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Als Muslime sagen wir, es gibt keinen Gott außer Allah. Im Leben gehen die Dinge schief, wenn wir uns nicht an die Weisungen im Koran halten. Erinnert euch daran, wenn euer Glaube schwach ist. Was aber gewinnt das Selbst? Wir sehen, dass es in Erscheinung tritt, dass es sich aus der unbewussten Projektion löst. Was es im unbewussten Zustand ist, wissen wir nicht. Jetzt aber wissen wir, dass es Mensch, ja, wir selber geworden ist. Das Selbstopfer muss bewusst vollzogen werden. Ein unbewusstes Selbstopfer ist nur ein Geschehnis, aber kein sittlicher Akt. Im Islam ist das Märtyrertum eine Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, um den Feind zu bekämpfen. Es liegt auf der Hand, dass man als Märtyrer starke Willenskraft haben muss. Nicht jeder kann ein Gotteskrieger werden. Man muss es mit Herz, Geist und Seele wollen. Thank you. Durch das Opfer wird die Sonderexistenz, das heißt die jeweilige Ichhaftigkeit, aufgehoben und die Konfliktquellen zum Versiegen gebracht. Aber nach wie vor begreift Jung diese Aufhebung der Sonderexistenz, das bewusste Selbstopfer, als das Gegenteil der Identifizierung des Ich mit dem Selbst. Seine ganze Psychologie ist darauf ausgerichtet, der Versuchung dieser Identifikation zu widerstehen. Er hält einerseits das Sich-Opfern-Können als die zentrale Möglichkeit der ganzheitlichen Wiederherstellung fest und wendet sich andererseits entsetzt von den realen Selbstopfern in der näheren oder ferneren Umgebung oder der Vergangenheit ab, wo das hypertrophe Ich nach seinen Begriffen im Selbst aufgegangen zu einem Gott geworden ist. Ganz ähnlich wie der postfaschistische Heidegger von der Subjektivität Abstand nimmt, die sich in Hitler vollendet habe. Als psychische Diät verordnet der arische Psychologe dem Wohlstandsbürger der europäischen Metropole ein Ich, das sich dessen bewusst ist, den unheimlichen Gegensatz seiner Natur nicht aus eigener Kraft bewältigen zu können, sondern nur durch die Erfahrung eines von ihm unabhängigen, das heißt eines von ihm nicht bewirkten seelischen Vorganges oder kompensierenden Ordnungsfaktors. Im heideggerschen Jargon der Eigentlichkeit ausgedrückt heißt dies: Der Mensch soll sich nicht mehr zum Herr des Seienden aufspielen, sondern als Hirte des Seins das Leben fristen. Dieser Diätetik hat sich insbesondere das französische Denken verschrieben, soweit es sich im Gegensatz zu Sartre positionierte. Der vom Individuum selbst unabhängige, nicht bewirkte seelische Vorgang ist bei Lacan das Symbolische. Symbole hüllen das Leben des Menschen so vollständig ein in ihr Netz, dass sie, noch bevor er auf die Welt kommt, diejenigen zusammenführen, die ihn aus Knochen und aus Fleisch zeugen. Dass sie ihm bei seiner Geburt als Geschenk der Sterne oder gar der Feen das Zeichen seines Schicksals übergeben, dass sie ihm die Wörter zur Verfügung stellen, die ihn treu oder abtrünnig werden lassen, sowie das Gesetz des Handelns, das ihm auch dorthin folgen wird, wo er noch nicht ist, ja sogar über seinen Tod hinaus, dass endlich durch sie, die Symbole, sein Ende in einem jüngsten Gericht seinen Sinn findet, indem das Wort ihn als Seiendes erlöst oder verdammt, außer wenn er die subjektive Verwirklichung des Seins zum Tode erreicht. Den Menschen zu dieser subjektiven Verwirklichung des Seins zum Tode zu verhelfen, lässt sich angelegen sein, wer Psychoanalyse im Geiste Heideggers betreibt. Als Strukturalist denkt Lacan das Opfer allerdings nicht mehr unmittelbar faschistisch wie Heidegger oder Jung, sondern in der wiederaufgenommenen Form des Tausches. Nach dem Vorbild von Lévi-Strauss' ethnologischen Studien zielt auch er auf eine Formalisierung oder eine mathematisierte Form, die bisher wahrlich recht schlecht in Angriff genommen worden ist. Darin erscheint der Tausch selbst nicht mehr als Problem der politischen Ökonomie von Karl Marx, sondern als eines der Linguistik von Ferdinand Saussure. Was hier in Angriff genommen worden ist, lässt sich aber ohne die Verselbstständigung des Wertes gegen seine je konkreten Erscheinungen kaum dechiffrieren. So schreiben Uli Krug und Tjark Kunstreich. Nach Saussure rufen die sinnlich wahrnehmbaren Signifikanten beim Empfänger ein Signifikat, eine Bedeutung hervor, die als Code oder Struktur den jeweiligen Signifikanten gegenüber einen eigenen Stoff, eine Art a priorischen objektiven Geistes darstellt. Signifikant, das heißt Zeichen, und Signifikat, das heißt Bedeutung, stellen eine zweiseitige Einheit dar, in der das Zeichen nur um der Bedeutung willen existiert, genau wie das Geld ursprünglich nur als Akzident des Tausches, nur zur Erlangung des Gebrauchswerts fungierte. Die poststrukturalistische Verschiebung in Richtung der Signifikanten und der Verzicht darauf, überhaupt noch vom Signifikat zu reden, ist hingegen reiner Ausdruck der selbstreferenziellen Zwanghaftigkeit der Kapitalakkumulation, die in der Bewegung von Geld über Ware zu mehr Geld mit höchstmöglichem Tempo die gleichgültige Materialität durchläuft. In Lacans linguistischer Subjektkritik spiegelt sich dieser Prozess, der sich durch nichts mehr begründet als durch sich selbst. An die Stelle des eingegrenzten Austauschs von Signifikant und Signifikat tritt die zeitlose Unendlichkeit der Signifikantenkette, linguistischer Abdruck der allgemeinen Formel des Kapitals. Wie dieses sich gleichgültig verhält gegen seine stoffliche Gestalt, die Ware, und sie nur als Moment der eigenen Bewegung duldet, produziert bei Lacan jeder Signifikant statt eines Signifikats nur neue Signifikanten. Dass aus der einfachen Aneinanderreihung vereinzelter Tauschakte die von jeder subjektiven Sinnsetzung unabhängige kapitalistische Akkumulation wird, erscheint dem Poststrukturalismus als Vorstellung der endlosen, sich selbst bedeutungsoffen bis bedeutungsresistent produzierenden Kette der Signifikanten, ein Ausdruck von Lacan. Soweit Krug und Kunstreich in ihrer Kritik. Mithilfe der Linguistik wird der Psychoanalyse erneut ihr Stachel gezogen. Der Bezug auf den Körper, auf die menschliche Natur. Lacan löst dieses für die authentische Psychoanalyse unauflösbare mühelos in der Ordnung der Signifikanten auf, denn was mit dieser symbolischen Ordnung nicht identisch ist, erscheint als bloß imaginäres Begehren des Ich. Der wahre Körper ist die Sprache selbst. Sie ist ein subtiler Körper, aber ein Körper ist sie. Zugleich versetzt Lacan, darin besteht die ganze Subtilität, den Analytiker in die Position des Souveräns, der diese symbolische Ordnung dem Individuum zu oktroyieren hat. Und zwar so, dass es deren Notwendigkeit unmittelbar einsieht, an sich selbst verkörpert sieht. Was in Heideggers ontologischer Philosophie als Sein zum Tode, in Jungs analytischer Psychologie als sich opfern können affirmiert wird, erscheint in Lacans ontologisierter Psychoanalyse aufgelöst in das Szenario einer Analysestunde, worin der Analytiker, wie Robert Bösch in seiner Lacan-Kritik feststellt, die Rolle des Todes zu übernehmen hat. Die Analyse selbst als aparte Form des Opfers, in der die buchstäbliche Opferung ausgesetzt, das Opfer nur zum Schein vollzogen wird. Der Analytiker spielt den Tod, damit das Seinsverfehlen des Subjekts als Zentrum der analytischen Erfahrung erkennbar wird. Wie Bösch anmerkt, entspricht das Schweigen des Analytikers jener Stille Heideggers, die der Sprache gegenüber die gleiche Funktion hat wie der Tod gegenüber dem Dasein, die einer Gründung. Die Parole vide, die das Moi vermittels des Geredes des Mann führt, läuft also nur darauf hinaus, die eigene Existenz, die Existenz Heideggers zu verbergen. Da das Sein zum Tode verdrängt wird, bedarf es der Lacanschen Analyse. Sie soll therapeutisch dazu beitragen, dass der Analysierte die Suprematie des Symbolischen gegenüber dem Imaginären, des Todes gegenüber dem Ich, endlich anerkennt. Die freudschen Begriffe werden hier wie absichtlich verwirrende Hyperlinks zur deutschen Existenzialontologie verwendet. Wer an ihnen aber als Begriffen festhält, wird Lacans Texte nicht verstehen können. Hat der alte, deutsche Jargon der Eigentlichkeit Heidegger popularisiert, renommiert der neue, französische vor allem damit, dass er schwer verständlich ist. Und es ist schlechterdings nicht zu verstehen, wie man vom psychoanalytischen Begriff des Unbewussten zum Geraune von der Existenz kommt, auch wenn es ein Strukturalist mit linguistischem Vokabular vermittelt. Was an Lacans Begriffschaos überhaupt verständlich gemacht werden kann, beschränkt sich darauf, die Abweichungen vom Heideggerschen Original offenzulegen. Während es nämlich dessen Todesontologie, unmittelbare Theodizee von Vernichtung, wie Adorno erkennt, während es nämlich Heideggers Todesontologie noch um alles ging, geht es der ontologisierten Analyse offenkundig nur mehr um eine Ethik des Mangels. Das Sich-Opfern erschöpft sich im Einverständnis mit dem Verzicht. Sie besteht in der banalen Aufforderung an das Subjekt, den unabänderlichen Mangel, in dem es ohnehin schon leben muss, auch als solchen zu akzeptieren. Der Überschuss abschweifender Diskurse, die nach Lacan ein unstillbares Mehr genießen im Subjekt provozieren, ist die Form, in der die Bedürfnisse gedacht werden, damit über die Unmöglichkeit ihrer Befriedigung kein Zweifel aufkommt. Der Mangel soll unter allen Umständen anerkannt werden, nichts als die Haltung dessen, der opfert. Auch die Ethik des Mangels ist eine Theodizee der Vernichtung. Auch sie setzt den Tod als Absolutes. Er erscheint nicht als der irgendwann fällige Termin des Lebens des Individuums oder als empirische Gewissheit des Subjekts, sondern gemäß der Formel Heideggers als die eigenste, unbezügliche, gewisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des Daseins, womit das Subjekt als Dasein durch seine Zeitlichkeit definiert ist. Aber die Geschichte wird weniger unter dem Gesichtspunkt des Vorlaufs als dem des Erreichten betrachtet. Die Grenze des Todes ist in der Tat jeden Augenblick in dem gegenwärtig, was diese Geschichte als Erreichtes besitzt. Sie repräsentiert das Vergangene in seiner realen Form. Darin besteht die Freiheit des Menschen, die Lacan meint. Freiheit als Einverständnis mit dem Opfer, das stattgefunden hat, mit der Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Was bei Marx als Konstellation erscheint, die abzuschaffen wäre, damit Freiheit möglich ist, wird bei Lacan zur ontologischen Voraussetzung einer bereits vorhandenen Freiheit, die immer nur das Opfer meint. Die Freiheit des Menschen ist ganz innerhalb des grundlegenden Dreiecks eingeschrieben, das gebildet wird aus dem Verzicht, den er wegen des Genusses der Früchte seiner Knechtschaft, dem Begehren des anderen durch die Todesdrohung auferlegt, ferner aus dem Einverständnis mit dem Opfer seines Lebens aus Gründen, die dem menschlichen Leben sein Maß geben, und schließlich aus der selbstmörderischen Entsagung des Besiegten, die den Herrn bei seinem Sieg frustriert, indem sie ihn seiner unmenschlichen Einsamkeit überlässt. Nur aus dem Tode gewinnt die Existenz des Subjekts allen Sinn, den sie besitzt. Und alles Seiende wird von ihm niemals anders als unter dem Schatten des Todes evoziert. Die postfaschistische Psychoanalyse verhilft ihm dazu, ohne dass der Einzelne wirklich sich opfern muss. Sie ist das virtuelle Opfer. Psychische Therapie für Fernsehzuschauer, die jeden Abend die von der Weltgeschichte unaufhörlich produzierten Leichen sich ebenso zu Gemüte führen, wie die Waren, die sie stets nur zu einem geringen Teil sich leisten können. Symbolischen Pakt mit dem Analytiker von Heideggers Gnaden erfährt der Zwangsneurotiker die Realität als eine, die ihn nicht im Stich lässt und ihm irgendwann auch wieder den ihm unterstellten Wunsch nach einer Vermählung mit dem Tod tatsächlich erfüllen wird. Der ganze ungeheuerliche Missbrauch der freudschen Kategorien, den Lacan betreibt, tritt zutage, wenn er eine von Freud nach dem Ersten Weltkrieg eingeführte Fußnote über den gewaltsamen Tod eines ehemaligen zwangsneurotischen Patienten zitiert. Eine lakonische Todesnachricht, die nicht das Geringste mit dem spezifischen Fall selbst zu tun hat. Freud schreibt: Der Patient, dem die mitgeteilte Analyse seine psychische Gesundheit wiedergegeben hatte, ist wie so viele andere wertvolle und hoffnungsvolle Männer im großen Krieg umgekommen. Lacan macht aus dem Tod, dessen Sinnlosigkeit Freud hervorheben wollte, den Sinn der Analyse, die volle Anerkennung des Selbstopfers. Die als Epitaph fungierende Notiz, die Freud 1923 diesem jungen Mann gewidmet hat, der wie so viele andere wertvolle und hoffnungsvolle junge Männer in einem Krieg umgekommen ist, der seinen Fall mit der Härte des Schicksals beendet hat. Diese Notiz also erhebt den Fall zur Schönheit des Tragischen. Der postfaschistische Analytiker übernimmt also mit dem Tod die Rolle des Herrn über den Tod, die Rolle des Staates. Der Staat selbst wird dadurch unsichtbar. Die Rebellion gegen ihn verliert an dieses vor- oder nachgestellte Opfer alle ihre Begriffe und verwandelt sich zuletzt in seine besten Bataillone. Michel Foucault glaubte, von Lacan lernen zu können, dass und wie durch den Diskurs des Kranken und die Symptome seiner Neurose sich die Struktur selbst und nicht das Subjekt äußere. Dass es vor jeder menschlichen Existenz bereits ein Wissen, ein System gebe, das wir wiederfinden, ein anonymes System ohne Subjekt. Und die eigene, auf vielen tausenden Seiten entfaltete Wissenschaft wollte hinter jedem Subjekt dieses System sichtbar machen. Anders als Lacan und Nietzsche näherstehend als Heidegger, nannte Foucault dieses System die Macht. Die Stelle des Analytikers bleibt unbesetzt. Niemand scheint die Rolle des Todes zu übernehmen, um beim Individuum die Anerkennung der abstrakt gewordenen Macht durchzusetzen. Das fällt umso mehr ins Gewicht, als sich Foucault in seinen großen historischen Untersuchungen über Wahnsinn und Gesellschaft, die Geburt der Klinik, Überwachen und Strafen, ja gerade den Institutionen zuwendet, worin der Einzelne dem Staat unmittelbar ausgeliefert ist, wo es buchstäblich zum Alltag gehört, was Ausnahmezustand ist, gegebenenfalls das Opfer des Lebens zu verlangen, die Individuen überhaupt von der Seite des Todes aus zu betrachten. Aber die Souveränität, die sich doch darin unmissverständlich niederschlägt, existiert bei Foucault nicht an sich, gleichbedeutend mit Macht. Sie ist selbst nur vorübergehender Ausdruck jenes vorausgesetzten Systems, jener zugrunde liegenden Macht. Und früh schon deutete sich an, dass hier an die Stelle des Todes, durch den die Souveränität sich behauptet, das Leben und schließlich die Sexualität treten werden, die eine Macht ohne Souveränität suggerieren. In Foucaults Buch »Überwachen und Strafen« heißt das neue Tableau »Milde, Produktion, Profit«. Mit ihm lässt sich der stumme Zwang der Verhältnisse, von dem Marx spricht, vielfach paraphrasieren. Das Prinzip der Macht liege weniger in einer Person als vielmehr in einer konzertierten Anordnung von Körpern, Oberflächen, Lichtern und Blicken. In einer Apparatur, deren innere Mechanismen das Verhältnis herstellen, in welchem die Individuen gefangen seien. Folglich habe es wenig Bedeutung, wer die Macht ausübt. Beinahe jedes beliebige Individuum könne die Maschine in Gang setzen. Eine wirkliche Unterwerfung gehe mechanisch aus einer fiktiven Beziehung hervor, so dass man auf Gewaltmittel verzichten könne, um den Verurteilten zum guten Verhalten, den Wahnsinnigen zur Ruhe, den Arbeiter zur Arbeit, den Schüler zum Eifer und den Kranken zur Befolgung der Anordnungen zu zwingen. Die Macht werde tendenziell unkörperlich. Was bei Marx als reale Abstraktion analysiert wird, versucht Foucault als fiktive Beziehung und unkörperliche Macht zu fassen. Unkörperlich kann die Macht aber nur werden, weil sie mit der Drohung untrennbar verbunden ist, dass die körperliche Macht jederzeit wieder zuschlagen kann. Und Unterwerfung vermag nur dann aus einer fiktiven Beziehung hervorzugehen, wenn der sich ändernde Staat die Möglichkeit sich unverändert vorbehält, das reale Opfer des Lebens zu verlangen. in dem Foucault schließlich das Sexualitätsdispositiv ganz in den Vordergrund rückt, weicht er solchen immerhin offenen Fragen seiner früheren Schriften vollends aus. Und es gelingt wirklich, das Kunststück von der Macht zu reden und vom Souverän zu schweigen. Der Bruch mit Lacans Psychoanalyse ist nur konsequent. Sie sei selbst, heißt es jetzt, in die Dispositive der Macht verstrickt, nicht anders die Lehren von Freud und Marx. Foucault zieht sich, wie es scheint, endgültig von den Positionen Heideggers auf Nietzsches Machtbegriff zurück. Indem er aber nicht nur das von Lacan überlieferte Sein zum Tode ausblendet, sondern selbst den Übermenschen verschweigt, verliert er den letzten Anhaltspunkt, der ihm noch etwas über den Staat hätte sagen können, sichert sich aber darum, den einmaligen Vorteil immer zugleich für und gegen die Macht sein zu können. Manfred Dahlmann bemerkt dazu: Am politisch fatalen Punkt seines Denkens scheut Foucault davor zurück, die klare Sprache seines Vordenkers Nietzsche zu finden. In einer Hymne auf diesen spricht Foucault etwa davon, dass die Regeln der Logik der Machtbeziehungen in sich blind, gewalttätig und ohne Zwecksetzung sind. Sie könnten diesem oder jenem unterworfen werden. Das große Spiel der Geschichte gehöre dem, der in den komplexen Mechanismus eindringt und ihn so umfunktioniert, dass die Herrscher von ihren eigenen Regeln beherrscht werden. Foucault verschweigt, dass Nietzsche eindeutig sagt, wer es ist, der sich dieser blind wirkenden Regeln bemächtigt. Der Übermensch. Und das ist, politisch gesprochen, der Souverän, der, aus Foucaults Konzept der Macht heraus nicht erkennbar, hinter und in den Anonymisierungen und Verallgemeinerungen der Macht sein Unwesen effektiviert und geduldig darauf wartet, wie der Phönix aus der Asche die bürgerliche Gesellschaft auf ihren Begriff bringen zu können. Es kann sein, dass Foucault über diese Problematik Bescheid wusste, aber seine Konzeption ließ es nicht zu, sich über den Souverän der bürgerlichen Gesellschaft anders als hinter der hohlen Hand zu äußern. Soweit Dahlmann. Foucault brachte es fertig, den Staat so darzustellen, als existierte er nicht mehr. Sein Begriff von Macht, wie er in den Schriften zu Sexualität und Wahrheit ausformuliert wird, ist eine gewaltige Anstrengung, die Ideologie vom Sein zum Tode und mit ihr den Herrn über den Tod zu verdrängen. Zur selben Zeit beginnt sich allmählich eine neue deutsch-europäische Ideologie herauszubilden, wonach aus der Abschaffung der Todesstrafe der Schluss zu ziehen wäre, ein Staat mit menschlichem Antlitz sei möglich und werde in Europa jetzt realisiert. Dabei ist die Bedingung der Möglichkeit, die Todesstrafe abzuschaffen, letztlich die, dass sie in Ländern rücksichtslos exekutiert wird, aus denen so wenige wie möglich oder nur noch so viele wie gerade nützlich nach Europa kommen dürfen. Die Verdrängung selbst wird als historischer Prozess fingiert, als Übergang von einer Macht des Todes zu einer des Lebens, von der Souveränität zur sogenannten Biopolitik, von der Todesmacht zur Biomacht. Ah. Aber wie schon in den früheren Schriften handelt es sich nicht um einen Prozess oder Übergang, sondern um ein Auswechseln der Tableaus oder Dispositive. Eines wird vom anderen abgelöst, ohne dass auch nur die Frage auftaucht, wodurch der Wechsel erfolgt, worin die Kräfte bestehen, die ihn notwendig machen. Die Macht war vor allem Zugriffsrecht auf die Dinge, die Zeiten, die Körper und schließlich das Leben. Sie gipfelte in dem Vorrecht, sich des Lebens zu bemächtigen, um es auszulöschen. Nun hat das Abendland seit dem klassischen Zeitalter eine tiefgreifende Transformation dieser Machtmechanismen erlebt. Die Abschöpfung tendiert dazu, nicht mehr ihre Hauptform zu sein, sondern nur noch ein Element unter anderen Elementen, die an der Anreizung, Verstärkung, Kontrolle, Überwachung, Steigerung und Organisation der unterworfenen Kräfte arbeiten. Diese Macht ist dazu bestimmt, Kräfte hervorzubringen, wachsen zu lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu beugen oder zu vernichten, denkt sich Foucault. Was die Staaten trotz dieser Transformation an Vernichtung geleistet haben, sei darum nur das Kompliment einer positiven Lebensmacht, die das Leben in ihre Hand nimmt, um es zu steigern und zu vervielfältigen, um es im Einzelnen zu kontrollieren und im Gesamten zu regulieren. Kriege werden nicht mehr im Namen eines Souveräns geführt, der zu verteidigen ist, sondern im Namen der Existenz aller. Gerade als Verwalter des Lebens und Überlebens, der Körper und der Rasse, haben so viele Regierungen in so vielen Kriegen so viele Menschen töten lassen. So verstellt sich Foucault den Blick dafür, dass es gerade die Form der Nation ist, in der sich moderne Souveränität niederschlägt. Dass also Kriege nur im Namen aller geführt werden können, wenn sie zugleich in dem des Volks geführt werden. Was das ganze Unheil der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht, gilt hier nur als eine austauschbare Versuchsanordnung der Biomacht. Man stellt ganze Völker auf, damit sie sich im Namen der Notwendigkeit ihres Lebens gegenseitig umbringen. Die Massaker sind vital geworden. In Wahrheit aber sind die Massaker national, rassistisch und antisemitisch geworden, so wie die Notwendigkeit des Lebens von Völkern, also dass Menschen als Angehörige von Nationen leben müssen, so dass diese Notwendigkeit immer nur der Gesichtspunkt der Souveränität sein kann. Begriffe wie Biopolitik oder Biomacht dienen offenkundig dazu, die Theorie von der notwendigen Kritik nationaler Ideologie und antisemitischer Krisenreaktion zu entlasten. Die Disziplinen des Körpers und die Regulierungen der Bevölkerung, die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben organisiert habe, werden dargestellt, als ginge es ihnen regelrecht darum, das Leben vom Opfer zu befreien. Die Installierung dieser großen doppelgesichtigen, anatomischen und biologischen, individualisierenden und spezifizierenden, auf Körperleistungen und Lebensprozesse bezogenen Technologie charakterisiert eine Macht, deren höchste Funktion nicht mehr das Töten, sondern die vollständige Durchsetzung des Lebens ist. Hätte er noch einen Begriff vom Staat, dann wüsste Foucault, dass es nicht das Leben selbst, sondern eine bestimmte Einheit des Lebens ist, die durchzusetzen als höchste Funktion der Macht begriffen werden muss. Thank you. so wie sich in der alten Mächtigkeit des Todes die Souveränität nicht, wie er meint, symbolisierte, sondern realisierte, so wenig kann die sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens etwas anderes sein als ein bestimmter Aggregatzustand von Souveränität, der nicht nur, wann immer von der Situation erfordert, in die Planung des Tötens und die Verwaltung der Kadaver übergeht, sondern in dieser stets aufrechterhaltenen Möglichkeit des Ausnahmezustands seine eigentliche Substanz hat. Andererseits erscheint die Macht in dieser Foucault'schen Welt jenseits der Souveränität in einer Weise dezentriert, das heißt ins einzelne Subjekt ausgelagert, wie es den Verhältnissen, in denen mittlerweile die Erniedrigung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen erfolgt, wirklich zu entsprechen scheint. Die Macht kommt von unten, lautet der Grundgedanke der neuen Mikrophysik der Macht, die auch eine Antwort auf das Scheitern der Studentenbewegung, auf die Resistenz der politischen Ordnung darstellt. Die Macht funktioniert und wird ausgeübt über eine netzförmige Organisation. Und die Individuen zirkulieren nicht nur in ihren Maschen, sondern sind auch stets ihre Verbindungselemente. Mit anderen Worten, die Macht wird nicht auf die Individuen angewandt, sie geht durch sie hindurch. Der Foucault'sche Begriff der Biopolitik oder Biomacht lässt sich in diesem Sinn etwa auf konkrete Möglichkeiten anwenden, die heute oder in naher Zukunft die Medizin eröffnet. Aktuelle Biopolitik könnte darin erkannt werden, die Auswahl bei der Geburt der Nachkommenschaft oder die Entscheidung für die Sterbehilfe dem einzelnen Betroffenen bzw. seinen nahen Angehörigen zu überlassen. Denn ich kann jede Person töten, die ich selber gemacht habe, sagt die junge Mutter in Elfriede Jelineks Totenau-Berg. Mein Kind hier ist, bitte herschauen, geistig lebendig wie ein frisch gespaltenes Atom. Es lastet nicht auf der Allgemeinheit, nur auf mir. Dieses Kind muss nicht verzichten lernen. Ein Kind, das nicht von sich weiß, darf beendet werden. Dieser Verzicht aufs Leben nimmt nicht, dieser Verzicht gibt. Dafür kann ein anderes jetzt leben. Wir müssen lernen, die Landschaft vor uns zu schützen. Gesund bleiben, gesund bleiben. Osama bin Shamas ist 11 Monate alt. Ich habe große Hoffnungen für Osama. Er soll den Koran lernen, er soll ein guter Schüler werden, er soll die beste Erziehung bekommen, und zwar sowohl eine religiöse als auch eine weltliche. Und inshallah, ich möchte, dass er zur Armee geht. Wenn mein Sohn geopfert werden muss, dann ist das in Ordnung. Für mich wäre es eine große Ehre. Ich habe mit 13 Jahren geheiratet. Ich bin noch jung. Ich möchte noch mehr Kinder bekommen, um meinen Beitrag zum Dschihad zu leisten. Ich habe drei Söhne und wenn die Situation sich nicht ändert, werde ich sie alle drei opfern. Wenn nicht heute, dann morgen. Ihre Zeit wird kommen und ich werde stolz auf sie sein. Allah gibt dem Shahid den höchsten Platz im Paradies. Osama ist aufgewacht. Können Sie ihm in die Augen schauen und sagen, ich werde dich opfern? Ja, selbstverständlich. Tatsächlich können Bürger und Bürgerinnen selbst Mechanismen der Selektion übernehmen, wie sie einmal der Staat oktroyierte, und schließlich durch die Vorstellungen von Rassenreinheit und Volksgesundheit seinen Bürgern vermittelte. In dieser Hinsicht kommt Foucault der modernen Verfassung des Subjekts sehr nahe. Eines Subjekts, das die Herrschaft so weit verinnerlicht hat, dass es auf deren äußere Apparate gar nicht mehr achten muss. Dass damit in größter Vereinzelung und erstaunlicher Unabhängigkeit jene Politik realisiert, die einmal auf die Massenorganisationen und administrativen Instanzen des Staates unmittelbar angewiesen war. Foucault kommt so der modernen Verfassung des Subjekts sehr nahe und verfehlt doch alles, was Subjektivität konstituiert, weil er die Entscheidung für den Tod der Förderung des Lebens untergeordnet sieht und nicht umgekehrt. Wie Elfriede Jelinek, die den Heidegger und die deutsche Ideologie wirklich durchschaut hat, weil Foucault vom Wesen des Staats konsequent absieht. Möchte Foucault der Biomacht etwas entgegensetzen, oder anders gesagt will er den Standpunkt sichtbar machen, von dem aus er selbst sie analysiert, braucht er einen unschuldigen Begriff von Sexualität. Er benötigt eine Natur und ein Begehren, die sozusagen noch nicht dispositiv geworden sind. Er nennt sie die Körper und die Lüste und prätendiert dazu ein anderes Wissen, eine Pluralität des Wissens, die sich gegen die Zugriffe der Macht ausspielen ließe. Gereinigt sind diese etwas unvermittelt eingeführten Alternativen von allem, was an psychoanalytische Erkenntnis erinnert, wie um keinen Widerspruch denken zu müssen. Die Körper und die Lüste, die als das ganz andere der Macht und des Begehrens beschwört werden, sind nur deren Widerschein. Immer geht es um Identität ohne Nicht-Identisches, Macht ohne Naturbeherrschung, Körper ohne Ich. Die Macht, die Foucault rekonstruiert, kennt keinen Souverän, keine Krise und keinen Ausnahmezustand, steht doch ihre Identität niemals in Frage. Darum kann sie jederzeit, unter welchem Namen auch immer, in den Vorschein einer befreiten Gesellschaft verwandelt werden, einer ohne Staat und Kapital. Ob als Körper und Lüste, ob als Wunschmaschine oder als Multitude. Wie ein Vexierbild springt die Macht jedes Mal um und gibt ein revolutionäres Subjekt zu erkennen, mit dem man sich endlich identifizieren kann. Slavoj Žižek macht dabei selbst vor dem Papst nicht Halt. Dieses Subjekt ist so revolutionär wie die blonde Bestie, die aber nur dann zum Zuge kommt, wenn sie das Sein zum Tode verinnerlicht hat. Da die linken Anhänger Foucaults von ihrem Meister das Unvermögen oder besser die Abwehr übernehmen, das Politische zu begreifen und der Kritik zu unterwerfen, läuft jeder Widerstand, den sie proklamieren, ebenso auf Vitalismus wie Opferbereitschaft hinaus. Das heißt, sie können das Leben, das sie befreien wollen, nur in der Form des Staates bejahen, also in der Form, die das Opfer erzwingt, um die Einheit gewaltsam geltend zu machen. Dringt dann von fernher etwas von einem wirklichen Ausnahmezustand ins Bewusstsein, gibt dieses Denken fast reflexartig sein Geheimnis preis. Freudiger könnte selbst Carl Schmitt die Wiederkehr des Politischen kaum begrüßen, als Foucault 1978 bei seinem Aufenthalt im revolutionären Iran. Wie sein Biograf Didier Eribon berichtet, wollte er insbesondere mit jenen jungen Islamanhängern zusammentreffen, die bereit waren, sich zu opfern. Was Carl Schmitt als politische Theologie für die Deutschen geprägt hat, wird von Foucault für den Islamismus als Spiritualité Politik neu formuliert und ist auch hier nur um den Preis des Lebens zu haben. In der Morgenröte der Geschichte hat Persien den Staat erfunden und dessen Lasten dem Islam übertragen. Seine Verwalter haben dem Kalifen als Beamte gedient. Aus eben diesem Islam aber hat es eine Religion entstehen lassen, die seinem Volk unermessliche Ressourcen erschlossen hat, um der Macht des Staates widerstreben zu können. Muss man in diesem Wunsch nach einer islamischen Regierung eine Versöhnung sehen, einen Widerspruch oder die Schwelle einer Neuentwicklung? Dieser kleine Winkel der Erde, dessen Grund und Untergrund zum Objekt weltweiter Strategie geworden ist, welchen Sinn hat es für die ihn bewohnenden Menschen, sogar um den Preis ihres Lebens, nach jenem Element zu suchen, nach dessen Möglichkeit wir anderen seit der Renaissance und den großen Krisen des Christentums eingebüßt haben, nach politischer Spiritualität. Ich höre die Franzosen bereits lachen, aber ich weiß, dass sie Unrecht haben. »25 Jahre später lacht niemand mehr. Man hat sich voller Ernst der Suche nach politischer Spiritualität angeschlossen und entdeckt überall neue Möglichkeiten, den etatistischen Universalismus, wie vermittelt auch immer, zurückzunehmen und die unermesslichen Ressourcen dem Volk unmittelbar zu erschließen, also den Staat zu vermenschlichen und den Vernichtungswahn zu entfesseln.« Langer Artikel von Gerhard Scheidt. im heutigen Sachzwang FM. Sachzwang FM heute zum Thema Aufstand der anständigen Märtyrer. Nachdem nun exakt ein Vierteljahrzehnt nach dem 11. September 2001 der islamistische Massenmord nach Europa, von New York nach Madrid nämlich, vorgestoßen ist, haben wir zuerst zwei Artikel gehört, die sich mit den eher praktischen Konsequenzen von solcherlei beschäftigen. Da war als erstes ein Artikel über einen Sanitäter in Israel von Hans von der Hagen. Was hinter den bekannten Bildern steckt. Anatomie eines Attentats. So wie sich der Sanitäter mit den Lebenden, mit den Überlebenden beschäftigt, beschäftigt sich der Pathologe mit den Todesopfern. Darum ging es im zweiten kurzen Beitrag von Greg Meyer. Ein israelischer Pathologe und seine schreckliche Arbeit nach jedem Bombenanschlag. Und zum Schluss hörten wir, wie gesagt, einen Aufsatz von Gerhard Scheidt, der nachzeichnete, wie protofaschistische Ideologie aus vermeintlich linken Köpfen und honorigen Akademikern aus Europa quillt. Ein intellektueller Offenbarungseid völkischer Psychologen und postmoderner Sophisten. Psychologie des Opfers, Philosophie der Macht. Zur intellektuellen Einstimmung auf das Selbstmordattentat bei C.G. Jung, Jacques Lacan und Michel Foucault. Das war Sachzwang FM. Tschüss.